Der Reibelaut CH ist für Deutschlerner nicht immer einfach. Denn man kann ihn verschieden artikulieren, wie ein Ch oder wie ein Ch. Hören Sie zu und achten Sie auf die Aussprache von CH. Ach, Achim, ich kann das wirklich nicht. Haben Sie den Unterschied gehört? Nehmen Sie jetzt Ihr Begleitheft Übung 25 und kreuzen Sie an. Wo hören Sie Wörter mit Ch, wo mit Ch? Erstens, machen. Zweitens, Sachen. Drittens, rechnen. Viertens, Buch. Fünftens, echt. Sechstens, suchen. Siebtens, Bauch. Achtens, Mechaniker. Neuntens, schlecht. Zehntens, riechen. Elftens, hässlich. Hören Sie noch einmal den ersten Satz. Ach, Achim. So können Sie die Artikulation von Ch üben. Nach dem Signal sagen Sie ein R im Hals. Jetzt nehmen Sie die Vibration weg. Aus R wird automatisch CH. Sprechen Sie jetzt diese Sätze nach. Achtung, gib acht. Suchst du auch das Buch? Das liegt doch auf deinem Bauch. Üben Sie jetzt die Artikulation von ch, so wie in dem Wort ich. Hören Sie zuerst zu. Nach dem Signal sagen auch Sie j wie in ja. Werden Sie immer leiser und nehmen Sie die Stimme dann komplett weg. So wird aus J ein CH. Hat es geklappt? Wiederholen Sie jetzt diese Sätze. Ich bin nicht hässlich, aber herzlich. Dieser Mechaniker kann nicht gut rechnen. Was riecht hier so schlecht? Und wiederholen Sie jetzt diese Sätze. Achten Sie dabei auf die unterschiedliche Aussprache des CH-Lautes. Ach, das gibt's doch nicht. Michael macht echt hässliche Sachen. Damit sind wir schon wieder am Ende von Deutsch Perfekt Audio. Wir hoffen, dass Ihnen das Deutschlernen mit uns Spaß gemacht hat und wir uns im nächsten Monat wiederhören. Unser Spezialthema im Oktober heißt im Restaurant. So reservieren, bestellen und reklamieren Sie auf Deutsch. Das und noch viel mehr können Sie im nächsten Monat bei uns hören und üben. Bis dahin verabschieden sich von Ihnen Dascha von Barbara und Peter Veit.